wenn der Jude zu seinem letzten Schlage ausholt. Er sagt es oft in Hebräisch und Jüdisch: Jetzt ist die Zeit, wo wir das deutsche Volk vernichten müssen. Ich könnte euch sagen, was einer der größten Männer der Menschheit vor nicht gar langer Zeit sagte. Ich war dabei. Er sagte: Wenn wir in einem kommenden Kriege verlieren würden, dann würde das deutsche Volk ausgerottet werden in seiner Mannheit, in seinen größten Werten. Was übrig bleibt, wird als Sklave nach Asien abgeführt. Glauben Sie, das ist unsere Aufgabe, nicht traurig zu machen, aber dem jungen Menschen schon zu sagen, dass wir wohl jetzt singen sollen hinein in die Sonne und hineinlachen sollen in Frühlingstage und Sommertage, aber dass wir äußerlich, da geschieht es, auch innerlich uns vorbereiten müssen zu dem großen Ernst, der dazugehört, um das zu verhindern, was der Teufel in Erfüllung zu bringen vorhat. Dieser Teufel ist der Jude.